1. Ruf Ner. Gibt es den Jemanden, der dir antworten wird, oder und wenn der Heiligen Contest du dich wenden, hilfst zu suchen? 2. Denn der Sohn totet den Toren und der Überreifer vernichtet den Unvernünftigen. 3. ICH habe einen Toren gesehen, der fest etabliert war, doch plötzlich verflucht ICH seinen Wohnort. 4. Seinen Kindern fällt die Hilfe, sie werden im Tor unterdrückt, und niemand kann sie retten. 5. Sein Ernte Word vom Hungrigen verset, der sie sogar aus den Dornen holt, waren durstig nach seinem Besitz greifen. 6. Den Unglück instet nicht aus dem Storb, noch wox das Lied in Fasch aus dem Boden hervea. 7. Viel mehr ist der Mensch zum Lied geboren, so why die Funken eine Flamme Natigemas nach oben fliegen. 8. ICH Jedok Word mehen den Allmachtigen wenden und mein Angelegenheit Gott darlegen. 9. Avolbrink gross, unerforschlich dingend unsalbar Wunder. 10. Ergib der oder Regen und sendet Wasser auf die Felder. 11. Erheb die niedrigen zu hohen Positionen und trauend erfahren grosses Heil. 12. Erweitelt die Plain der Listigen, so dass ihr Hand nicht dauerhaftig schaffen können. 13. Fangt die Klugen in ihrer eigenen List und der Anschlag der Verschlagenen scheiterten sich selbst. 14. Am Hellentage begegnen sie der Finsternis, und am Mittag tappen sie in der tiefsten Nacht. 15. So rettet den Armen vor dem Schwert, aus dem Mund der Bösen und aus der Gewalt des Starken. 16. Auf dies Weise erholt der Schwarz Hoffnung, waren die Bosheit verstummt. 17. Glücklich ist der Mensch, den Gott zu rechtweist, daher solltest du die Sack des Allmächtigen nicht verrachten. 18. Den verwundet, doch verbindet auch die Wunden, als erschlagt, und denek heilen sein Hand. 19. Aus sechs Gefahren word dich retten, und in sieben word dich kein Unglück treffen. 20. Behungersnot rettete dich vor dem Tod und im Krieg vor den Schlagen des Schwarz. 21. Du bist vor der Geisel Böse zuingen geschützt und brauchst nicht zu fürchten, wenn verheering naht. 22. Über Verheerung und Teuerung kannst du lachen, und die will den Tier musst du nicht fürchten. 23. Denn du bist im Bund mit den Steinen des Felds, und die will den Tier sind dir freundlich gesinnt. 24. Du wirst erfahren, dass dein Zelt sicher ist, wenn du dein Behorsing überprüfst, wirst du nichts vermissen. 25. Du wirst erfahren, dass dein Nachkommen zahlreich sein werden, und dein Nachkommenschaft wie das Grab der Felder wächst. 26. In hohem Alter wirst du ins Grab gehen, so wie ein Garbe zur rechten Zeit eingebracht wird. 27. Sieh, das ist es, was wir erforscht haben, und so verholte sich, nimm es zur Kenntnis und beherziges Gott.